Am Samstag starten die Kiel Baltic Hurricanes bei den Paderborn Dolphins in die neue Saison der German Football League. Für die Canes ist es in doppelter Hinsicht eine besondere Saison, wie uns Head Coach Timo Zorn im Interview verraten hat. Denn die Kieler spielen dieses Jahr nicht nur ihre 35. Saison, sondern konnten erstmals in der Wintervorbereitung von dem neuen Kunstrasenplatz im Kielia Stadion profitieren. In den vergangenen Jahren waren wir eigentlich viel, viel später da, wo wir jetzt schon sind. Das hat unglaublich gut getan, das hat auch der Mannschaft unglaublich gut getan, weil wir doch eben auch die Vorbereitung, weil wir in der Vorbereitung doch mehr reinbekommen haben, als wir es in der Vergangenheit haben. Und wie sich das jetzt sportlich auswirkt, das wird sich zeigen, aber erstmal so gibt uns das eine sehr, sehr gute Basis, ein sehr, sehr gutes Grundgefühl in die Saison gehend mit dem, was wir gelegt haben. Trotzdem möchte sich der Coach nicht darauf festlegen, was die gute Vorbereitung wert ist. Also ich glaube erstmal, dass es grundsätzlich unglaublich schwer ist, die GFL in diesem Jahr zu beurteilen und wie dicht die Mannschaften beieinander sind, beziehungsweise wie weit sie auseinander sind. Einfach aus dem Grund, wir haben unglaublich viele Trainerwechsel in sehr, sehr vielen Mannschaften. Wir haben eine unglaublich hohe Fluktuation an Spielern. Ich glaube, also wir haben um die 10, 15 Spieler verloren in diesem Jahr und ich glaube, dass wir noch eher zum unteren Drittel gehören und dass viele Mannschaften deutlich mehr Spieler abgegeben haben. Darunter auch viele Leistungsträger. Das heißt, wie sich die Mannschaften finden werden im Laufe der Saison und wer jetzt irgendwie besonders raussticht, das ist zum jetzigen Zeitpunkt unglaublich schwer zu sagen. Timo Zorn hat trotzdem nichts gegen die vereinzelt angemeldeten Playoff-Hoffnungen seiner Spieler. Diese seien dann aber auch in der Bringpflicht. Für den Coach hingegen sind in der kommenden Saison andere Dinge als reine Ergebnisse von Relevanz. Für uns ist es eben wichtig, dass wir unseren Entwicklungsprozess weitergehen, dass wir daran festhalten, woran wir glauben, die Grundwerte, die Basis weiter ausbauen, die Spieler weiterentwickeln und wo wir damit am Ende der Saison hinkommen. Das steht aktuell noch in den Sternen, aber ich freue mich auf den Weg. Ich bin absolut positiv, dass wir für die ein oder andere Überraschung auch sorgen können. Aber auch da gilt es, am Ende muss man das Woche für Woche neu beweisen. Es gibt absolut keine leichten Spiele, vor allem nicht in der GFL Nord. Die Mannschaften sind unglaublich stark mit unglaublich starken, erfahrenen Trainerteams. Und da muss man jede Woche sein absolutes Topspiel bringen, wenn man nicht unter die Räder geraten will. Wie sich die Kiel Baltic Hurricanes bei ihren Heimspielen schlagen, können die Fans ab dem 3. Juni gegen die New Yorker Lions sehen. Tickets für dieses und die weiteren Heimspiele gibt es im Online-Ticketshop der Hurricanes.